Der Präsident des Staats- und Ministerrates der Republik Kuba, Raúl Castro Ruz, richtete am 5. September ein Trosttelegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin schrieb er, dass er die Nachricht über die Überschwemmungsschäden in Gebieten des Bezirkes Nordhamgyong gehört habe. Er bekundete der Partei der Arbeit Koreas und der Regierung und Bevölkerung der DEVJK und den Hinterbliebenen der Opfer im Namen der Partei, Regierung und Bevölkerung Kubas eine aufrichtige Anteilnahme. Der kubanische Präsident erwies Genossen Kim Jong-un Hochachtung.